Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst. Danke, dass selbst im Kleinsten du heute an mich denkst. Danke, dass alles zu meinem Besten dient, auch wenn ich es nicht verstehe. Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst. Danke, dass selbst im Kleinsten du heute an mich denkst. Danke, dass Fragen, die uns das Dasein stellt, vor dir nicht sind. Herr, das gibt uns Mut. Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst. Danke, dass selbst im Kleinsten du heute an mich denkst. Danke, dass durch dich die Schuld vergeben ist, dass du frei machst von den Zwängen, die uns bedrohen. Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst. Danke, dass selbst im Kleinsten du heute an mich denkst. Danke, dass Beten an offene Ohren dringt, dass du hörst auf unser Rufen, uns Hilfe schenkst. Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst. Danke, dass selbst im Kleinsten du heute an mich denkst. Danke, dass mit dir die Fülle zu uns kommt, dass dein Leben aus der Freude uns ganz erfüllt. Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst. Danke, dass selbst im Kleinsten du heute an mich denkst.